Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Heute ist der Tag der Tage, Männers. Was steht heute Abend an? Oh, Doktor's Diary bei RTL. Nein, Lukas. Halbfinale gegen Frankreich ist heute Abend. Oh, ich weiß doch, Trainer. Oh, die schicken wir nach Hause, die Franzosen. Oh. Streng genommen können wir die ja nicht nach Hause schicken. Oh, stimmt, Trainer. Ah, die Franzosen, die wohnen ja sowieso schon hier in dem Frankreich. Ne? Also die sind ja quasi zu Hause, ne? Bescheuert, ey. Ja, hallo? Hallo, Yogi. Hallo, Mannschaft. Menos, die Bundeskanzlerin ist um FaceTime und möchte uns was sagen. Ja, also bitte hört mal zu. Wie ihr wisst, kann ich heute Abend beim Halbfinale nicht an eurer Seite sein und kann nicht von der Tribüne aus Tore schießen wie vor 2 Jahren in Brasilien. Aber ich habe einen Tipp für euch. Analysiert den Gegner sorgfältig und prüft dann Maßnahmen, die ihr zu gegebener Zeit einleiten könnt. Wir schaffen das. So, vielen Dank. Tschüss. Das tut immer gut, so gute Worte zu hören. Ja, aber Trainer, also das war jetzt nicht gerade konkret der Typ von der Kanzlerin. Ja, Jerome, also bitte, was erwartest du? Ja, so für Politikerverhältnisse war das doch schon sehr konkret. Ja, und außerdem hat sie in einem Punkt recht. Und was für ein Punkt soll das sein? Ja, wir schaffen das. Je suis Jürgi.